Niemand kann durch Leistung und Tüchtigkeit sich aus der einförmigen Masse der Kollektivmenschen erheben. Nur eine Ehrung gibt es für ihn, er darf Büttel für den Orden oder bei Begabung Handwerker werden. Zitat: Das Höchste, was der Indianer bei besonderer Begabung erreichen konnte, war das Amt des Korregitors, aus welcher er den regierenden Patres gleichsam als Feldwebel zur Hand gehen musste. Verriet er besondere Anlage zu irgendwelchen Handwerk, so wurde er sorgfältig darin ausgebildet. Aber die Verfügung darüber stand ihm nicht zu, sondern dem Patres. Er würde auch sicherlich nicht selber wählen, wenn er könnte, so wenig wurde er gewöhnt, über seine Person zu verfügen. Er durfte sogar nicht einmal auf eigene Faust den Bezirk der Reduktion verlassen, geschweige denn eine Niederlassung der Weißen besuchen. Er ist tatsächlich kein freier Mann. Zitat Ende. Ich gebe hier den Ausdruck Feldwebel wieder, weil er in den Quellenwerken steht. Der deutsche Feldwebel steht viel zu hoch, um mit einem solchen Sklavenhalter der Jesuiten verglichen zu werden. Ein solcher zur Arbeitsmaschine entwürdigter Sklave darf natürlich ein Eigentum nicht haben. Zitat: In der Tat ist der Begriff des Privateigentums von 2500 bis 8000 Rotleuten, welche in einer solchen Reduktion wohnen, fast unbekannt. Nur der geringfügige Schmuck der Weiber wird als solcher betrachtet. Alles, was der Christ sonst hat und braucht, die Hütte, in der er haust, die Felder, die er bestellt, das Vieh, von dem er sich nährt und kleidet, die Waffen, die er trägt, die Instrumente, mit denen er arbeitet, selbst das eine einzige Tischmesser, das jedes junge Paar bei der Gründung seines Hausstandes erhält, ist Tupamak, das heißt Eigentum Gottes. Zitat Ende. Bei dieser völligen Enteignung sehen wir da eine teuflische List angewandt. Der Schmuck ist Besitz der Frauen. Man fürchtete also ihren Widerstand gegen die Sklaverei und Enteignung und suchte sie in echter Jesuitenart zu beschwichtigen, mit ihrer Putzsucht zu überlisten. Aber auch den Männern gab man den Schein eines Eigentums, obwohl sie rechtlose Sklaven waren und der Christ weder über seine Zeit noch über seine Person frei verfügen kann, lässt man einen Acker seinen Acker nennen. Er darf 2 Tage für sich auf seinem Acker arbeiten, um sich seine Nahrung zu erarbeiten. An den übrigen musste er auf dem Tupambak, auf dem Eigentum Gottes, arbeiten. Doch diese armen Maschinen sollen den Wunsch nach Freiheit nie haben. Sie sollen das Erlöschen ihres Familienlebens und ihre Gefangenschaft nie fühlen. Sie sollen nicht über Überarbeitung zu klagen haben, keine Sorgen um den Lebensunterhalt erleben. Zitat: Mit der Arbeit wurde er nicht sonderlich geplagt. Die Sonntage und die zahlreichen Festtage sind absolute Ruhetage. Die Arbeitszeit ist nie sehr lang. Zitat Ende. Sie sollten aber auch die Höllenverängstigung nie vergessen, so wurden sie immer wieder zu religiösen Kulthandlungen geführt und hierbei neu verängstigt. Aber es wird vor allem auch für Volksbelustigungen gesorgt, die von der Tatsache der Sklaverei ablenken, ja verflachen, und schließlich das Sklavenlos vergnüglich gestalten. Zitat: Es versteht sich von selbst, dass die Väter für die angemessene Unterhaltung und Belustigung der Christen sorgen. Sonntags gibt es Scheibenschießen, Pferderennen, Fußball, Kriegsspiele, sogar eine Komödie. Jede Reduktion hat ihren Sängerchor. Eine ebenso große Rolle wie die Musik spielt der Tanz oder besser gesagt das Ballett, das von den würdigen Vätern selbst einstudiert und geleitet wurde. Zitat Ende. Erschüttert vergleichen wir das mit dem Leben des von den gleichen überstaatlichen Mächten versklavten deutschen Volkes und aller Völker. Das Ergebnis dieser Conquista est spiritual, also der geistigen Eroberung, wird richtig gekennzeichnet. Zitat: Allein die Patres haben ihre, der Indianersklaven, natürliche Erfindungsgabe gar nicht entwickelt, sondern in dem ungeduldigen Drange, möglichst rasch eine Zivilisation nach europäischem Zuschnitt zu erzeugen, sie förmlich maschinenmäßig dressiert und ihnen das wenige von Initiative, was sie besaßen, durch sorgfältige Fernhaltung jeder materiellen Not gänzlich aberzogen. Die hohe Kultur der Missionen ist daher im Grunde nur ein künstliches Treibhausprodukt, das den Keim des Todes von Anfang an in sich trägt. Zitat Ende. Wer wird hier nicht an die Handhabung der erwerbslosen Fürsorge mit ihrer Züchtung der Faulheit und an andere volksfeindliche soziale Gesetzgebung der überstaatlichen Mächte erinnert, die heute das fleißigste und tüchtigste Volk in den Sumpf arbeitsunfroher Bequemlichkeit locken, damit es sich mit seinem Volksschicksal zufrieden gibt? Ganz so einträglich wie heute solche Volksleitung war auch jene im jesuitischen Musterstaate. Die würdigen und heiligen Väter verdienten durch die Arbeit, die die Indianersklaven verrichteten, und die Produkte, die sie erzeugten, Geld, sehr viel Geld für ihren General. Ebenso verdienten sie Geld, sehr viel Geld mit dem Handel von Salz und Eisen, das sie von Europa nach Südamerika einführten. So erheblich war ihr Umsatz, dass sie um die Mitte des 18. Jahrhunderts jährlich 400.000 Gulden nach Rom überweisen konnten. Lissabon war die Metropole des jesuitischen Welthandels. Auch nach Kanada und in die sonstigen französischen Kolonien Amerikas gelangte frühzeitig der Jesuit und nistete sich dort auch wirtschaftlich ein. Ungeheuren Besitz an Gut und Geld hatte der Jesuitenorden durch den Missbrauch seiner religiösen Tätigkeit und durch den weltlichen Handel zusammengerafft. Der Jesuitengeneral vertrat im 18. Jahrhundert die größte wirtschaftliche Macht, die die damalige Welt kannte. Aber diese Macht hatte doch nicht dahin geführt, dass die Völker sich vollends von ihm beherrschen ließen. Selbstständige Staatsgewalten widerstrebten noch. Sie hatten auch um die Mitte des 18. Jahrhunderts der Herrlichkeit des Jesuitenstaates in Paraguay ein Ende gemacht. In dieser Lage traf den Orden die Auflösung durch den Papst Clemens XIV. Sie war auch auf wirtschaftlichem Gebiet ein schwerer Schlag für den Orden. Die Staaten, die zu ihrer Erhaltung den Jesuitenorden hatten verjagen müssen, zögerten nicht, von den Gütern des Ordens Besitz zu nehmen, den er ja zumeist den Völkern geraubt hatte. Als vorsichtiger und vorausschauender Kaufmann und als ein mit allen Hunden gehetzter Finanzier wird der Jesuit wohl dafür gesorgt haben, dass er dem schon lange drohenden Unheil der Auflösung in wirtschaftlicher Beziehung dadurch möglichst die Spitze abbrach, dass er seinen Satzungen entsprechend Strohmänner benutzte, denen er seinen Besitz zuschob. Als er im Jahre 1814 von Neuem bestätigt wurde, wird er nicht wieder so arm angefangen haben wie Ignaz von Loyola und Leines rund 300 Jahre früher.